Vielleicht könnt ihr es einfach dazu sagen, wenn ihr gerne ein Mikro benutzen wollt, dann geben wir das rum. Ansonsten, ja, vertraut halt auf die Kraft eurer Stimme. Ich würde jetzt vielleicht erstmal so Meldungen vielleicht sammeln oder mal schauen, wer was sagen möchte. Und erstmal das kurz sammeln und dann die Leute so nach und nach dran nehmen. Um nicht halt jetzt so eine Dynamik, wer sich zuerst meldet, kommt dran und wer sich dann darauf direkt meldet, kommt auch dran und so. Das ist immer so ein bisschen vielleicht doof. Deshalb, genau, also wer möchte denn gerne was sagen? Ich würde das einfach mal kurz notieren. Bitte? Peter. Peter, ich würde erstmal kurz sammeln, ob es wie viele Leute es halt so gibt und genau halt nicht so reinzukommen, dass es jetzt hier so so eine Dynamik gibt, dass immer dieselben auch sich melden. Okay, ja genau, dann nehmen wir vielleicht erstmal die drei, die sich gemeldet haben. Ich würde dann einfach jetzt auch im Sinne von der spontanen Quotierung vielleicht das nach Geschlechtern auch positiv diskriminieren und dann Maria zuerst dran nehmen. Wie du magst. Wie du magst. Was soll ich machen? So ist es an. Mir fallen bestimmt auch noch mehr Punkte ein, aber den einen Punkt, den ich sehr interessant fand, war, wo du meintest, dass sich Widerstand immer an den Details entzündet, die sich aus Ware, Geld und Kapital irgendwie ergeben, aber die konkreter sind. Und dass es dann die Aufgabe der Theorie ist, die Zusammenhänge dazwischen herzustellen, ja, zwischen diesen konkreten Kämpfen. Und dann meintest du, dass man, also wenn ich dich da richtig verstanden habe, dass wenn heute kein Widerstand existiert, dass das schon darauf, also kein konkreter Widerstand existiert, dass es darauf zurückzuführen ist, dass sich in diesen konkreten Belangen eben positive Veränderungen ergeben haben. Und dann meintest du die theoretische Arbeit, und dann hast du über den theoretischen Mangel geredet als nächstes. Und die Frage wäre ja schon, wenn sich die Details so verändert haben, dass sie in den Leuten keine spontane Wut oder sowas hervorrufen, dann ist ja das erstmal, also ja klar, dann muss man schon auf der anderen Seite auch konstatieren, dass die Theorie auch einen Mangel hat, aber vielleicht existiert da ja auch ein Wechselverhältnis, also dass man sich vielleicht auch gar nicht theoretisch dazu gedrängt sieht, auf irgendwas zu antworten, weil kein praktischer Widerstand existiert. Und was ist dann überhaupt die Perspektive, wenn es gar nicht zu einem praktischen Widerstand kommt? Also dann könnte man es ja mit der Theorie auch einfach lassen. Mhm. Mhm. Magst du jetzt darauf direkt eingehen? Oder ich würde sagen, wir sammeln, ich schreibe es mir auf. Erstmal die sich jetzt gemeldet haben, dass die alle was sagen. Wollen wir es dann einfach so abwechseln, Mann? Peter, dann Vero. Peter. Das ist die Theorie. Okay. Dann Vero. Achso, den kann ich mal zurückstellen. Okay. Meine Frage zielt so ein bisschen auf den Anfang deines Vortrags ab, als du so auf das eingegangen bist in unserem Nebensatz, was in Frankfurt jetzt war. Irgendwie das, ja, als du irgendwie so einen spektakulären Versuch der radikalen Linken irgendwie da was zu reißen gedeutet hast oder wie auch immer, aber dass er trotzdem in so einer Ratlosigkeit verorten ist oder das war ich nicht. Das war Marco, ja, so. Ja, genau. Hier geht es um die Einleitung. Okay. Marco, ja. Und ich frag mich so, ob wir dadurch nicht so ein bisschen eigentlich in dem Denken in so nationalen Containern irgendwie verharren, indem wir halt irgendwie ja, konstatieren, dass es halt hier so diese Abwesenheit von einer Bewegung gibt, von einer tatsächlich wahrnehmbaren, und uns vielleicht fragen sollten, ob das vielleicht jetzt gerade hier so ist, in irgendwie einem, ja, wirtschaftlich nicht gerade so krass in sich im Niedergang befindenden Land wie vielleicht in anderen, zum Beispiel europäischen, aber auch außereuropäischen Ländern so. Und was, also wenn man da mitgeht und sagt, ja, wir wollen eigentlich nicht in diesem nationalen Container verharren, was wäre denn der nächste Schritt sozusagen zu gehen? Also dann wäre auch die Frage, brauchen wir irgendwie für eine emanzipatorische Bewegung ein Territorium, so ein bestimmtes? Und müsste das dann korrespondieren mit nationalen Territorien, mit Nationalstaaten? Oder wäre es theoretisch auch möglich, irgendwie temporäre oder auch dauerhafte, keine Ahnung, autonome, selbstverwaltete, nicht-kapitalistische Zonen zu etablieren, die halt sozusagen unabhängig sind von diesem nationalen Denken? Und wenn man auch damit gehen würde, wäre dann die Frage, wie kann man das gegen so den räumlichen und zeitlichen Widerstand, den wir uns ja alle gegen, also und der begrenzten Kapazität unserer Ressourcen durchsetzen? So. Wie könnte man solche Zonen ausdehnen? Wie kann man sie sichern oder wie kann man sie verteidigen? Und müsste das nicht eigentlich auf eine Solidarität gestützt sein? Also die auch eine ökonomische Solidarität mit einschließt und dadurch erst überhaupt Leute ermächtigt, unabhängig davon, in welchem Land sie jetzt leben oder in welchem Land sie geboren sind und sozialisiert wurden, sich an Kämpfen zu beteiligen halt und die zuzuspitzen. So. Das ist so eine Mischung aus der Frage irgendwie und einem Kommentar zu diesem Frankfurt-Nebensatz irgendwie. Wir können ja dann beide erstmal antworten. Ich antworte also dazu. Ach so, doch, jetzt. Ja. Naja, ich wollte fragen, wie du zu diesem. Also, ich erlebe eigentlich die ganze politische und gesellschaftliche Situation im Moment als ziemlichen Reformismus so und alle. Und auch als eine sehr symbolische Politik und also eine sehr. Das klingt zwar ein bisschen allgemein, aber naja, halt so Politik, die sich auf einzelne Sachen stürzt, so, also was du eben gesagt hast, so wie gegen Wasserprivatisierung da und da und so weiter. Und also wie vielleicht auch die Frage, wie verhältst du dich da zu diesen ganzen Bewegungen, wie Attac und so weiter, die viel Problematisches haben, finde ich, und auch diesem, ich würde sagen, es gibt halt so eine, also es gibt auch. Ja, das wäre vielleicht die zweite Frage, ob es nicht so ist, dass es von Seiten des Neoliberalismus eigentlich sowas gibt, wie die Forderung von Demokratisierung und Bürgerbeteiligung und Vereinzelung und dass das genau die Aktualisierung von so Herrschaftsverhältnissen ist, dass halt eigentlich sich so Infrastruktur und sowas immer weiter zurückzieht und die Einzelnen auf sich gestellt sind und das eben als, ja, das eine neue Form von Herrschaft ist und wie grenzt du dich davon ab oder wie verhältst du dich dazu zu diesen ganzen, ja, sowohl zu den symbolischen, aktionistischen, politischen Bewegungen als auch irgendwie zum Neoliberalismus. Mhm. Ja, also ich hätte jetzt schon zwei dicke... Ja, genau, wenn ich doch noch was sagen mag, dann würde ich einfach sagen, antwortest du darauf? Ich versuche das so gut ich das kann. Ich werfe diese Frage so auf, du hast mich da ganz richtig verstanden, weil ich das in der Vergangenheit und teilweise auch in der Gegenwart immer noch so erlebe, dass Linksradikale etwa sagen, die Arbeiterklasse ist revolutionär, die Situation gibt das im Grunde genommen auch her, aber Reformismus und Revisionismus behindern das. Das ist diese eine sehr dominante Variante, die man immer noch findet. Die zweite ist die man etwa beim Gegenstandpunkt findet. An der Lage hat sich im Grunde überhaupt nichts geändert. Seit 1847, wenn man das Proletariat von Peter Decker liest, der interpretiert nur, der sagt, man erfährt nichts über die Lage, über die Wohnverhältnisse, die Lebensbedingungen der Lohnarbeiterin heute. Er interpretiert das nur anders und sagt, an der Lage hat sich im Grunde genommen nichts verändert, nur die Leute haben sich entschieden, das gut zu finden und dafür zu sein. Das ist für mich beides ein Bruch mit dem Materialismus. Ich will aber nicht bei so einem primitiven Materialismus stehen bleiben. Für mich ist das erstmal ein Einstieg, dass ich sage, ich frage nach den Veränderungen, nach den Lebensverhältnissen. Ich sehe dann sehr wohl ideologische Einflüsse, verändertes Denken und so weiter. Das will ich nicht wegspringen. Aber ich gehe ja eigentlich noch einen Schritt weiter und darauf lassen sich andere gar nicht ein. Ich habe es ja versucht, an Beispielen deutlich zu machen. Inwieweit in den reformistischen Veränderungen wirklich Inhalte sozialer Emanzipation zum Ausdruck kommen, die verteidigenswert sind, die gut sind. Ich kann euch sagen, ich hätte meine Lohnarbeit nicht durchgehalten ohne Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und ohne die Möglichkeit, Kuren zu nehmen bei dem, was ich mir angetan habe. Und sich hinzustellen und sagen, es ist völlig scheißegal, ob du das hast oder nicht hast. Die Lohnarbeit ist scheiße und die musst du ablehnen. Das ist absurd. Und so wirst du die Masse auch nie kriegen. Sowas kannst du an der Uni lernen und kannst, entschuldigt, ich will also niemandem zu nahe treten, aber das ist eine rein intellektuelle Haltung dazu. Ja? Aber die Sache selbst ist komplizierter. Das wäre dann ein nächster Schritt, dass man sagt, abwarten, weil wir erleben ja die Zuspitzung, ich komme gleich jetzt auf deine Sache, wir erleben ja, dass das, was sozusagen, was ich gesagt habe, als verkümmerte Relikte von Klassenauseinandersetzungen, von Systemkonkurrenz und so, da ist hier speziell in Europa, in den USA war es sowieso nicht so, man muss jedes Land genau angucken, was da eigentlich los ist, das wird ja geschliffen. Zug um Zug wird das geschliffen. Und immer dramatischer und immer größer werden die Widersprüche. Und die Frage ist dann, wie intervenieren wir da? Ich habe jetzt gleich den Übergang, weil die Masse der Leute erstmal sich zurücksehen nach den Zuständen und sagt, also diesen Gewerkschaftssachen dann eben teilweise auch folgt, das war gute Arbeit, ist natürlich völlig verklärt und ist Blödsinn. Ne? Also die Frage, die sich der radikalen Linken aus meiner Sicht stellt, ist, dass man einerseits akzeptiert und ganz klar hat, dass der Widerstand, der wachsende Widerstand, nur daraus entspringen kann, aus diesen Verschlechterungen, und dass das automatisch erstmal den Reflex hat, ich sehne mich nach dem Alten zurück, da war es ja besser, wie man in diesen Auseinandersetzungen es schafft, eine neue emanzipatorische Perspektive aufzureißen. Und da sind wir in dieser ganzen programmatischen Diskussion, in der theoretischen Diskussion und so weiter drin. Ne? Also sowohl, dass man kann heute nicht sagen, Kapital scheiße, Nation scheiße und so, Kommunismus her. Kommunismus ist wirklich so ein Schlagwort geworden, wenn man da nicht mehr als Inhalt füllen kann in einer Situation, wo Inhalte sozialer Emanzipation und Kommunismus offensichtlich in Widerspruch geraten sind, dann hat man keine Perspektive. Und da komme ich jetzt auf das, was du tust. Ich habe da keine grundsätzliche Abgrenzung zu Attac und zum Beispiel. Die machen eine reformistische Politik, die machen ja nicht nur Kampf um einzelne Reformen, sondern die sagen, wir können dieses System, also wir brauchen Wachstum und durch Wachstum können wir Raum für Reformen erzeugen, und indem wir Reformen durchsetzen, wächst das Kapital sogar, diese Nachfragetheorie und so weiter. So intervenieren die da, aber die setzen an den richtigen Punkten an. Wenn die an Privatisierung ansetzen und die kritisieren und die sozialen Folgen oder die ökonomischen, sozialen Folgen dieser Privatisierung anklagen, dann habe ich dazu keinen Widerspruch. Ich arbeite mit dem Material, was ich bei denen lese oder bei anderen lese, die das machen, Reformisten, weil die konkrete Untersuchungen gemacht haben. Und man kann damit sehr gut arbeiten. Könnte jetzt Anekdoten aus dem Betrieb erzählen oder so, das lasse ich aber mal. Das geht wunderbar. Warte mal, was hat das? Bürgerbeteiligung. Wir haben auch in dieser Diskussion ums Bochumer Programm, da hatten wir auch jemanden dabei, der oder die wiederholt in der Endlosschleife, die Leute selber sollen entscheiden. Ne? Die Leute selber sollen entscheiden, heißt aber noch nicht automatisch, dass sie das Richtige entscheiden. Die Aufgabe der Kommunisten ist es, das miteinander zu verbinden. Also das, was ich unter dem Schlagwort fasse, Kontrolle sozialer Produktion durch soziale Ein- und Vorsicht. Das heißt, wir sagen, die Leute selber sollen entscheiden, aber wir sagen gleichzeitig, für welche Inhalte wir dabei kämpfen. Das hört nämlich nicht auf, die Auseinandersetzung. Das kann nämlich, der Schuss kann ja auch nach hinten losgehen. Es gibt ja auch, im kleinen Maßstab gibt es ja diese Beispiele auch. Das heißt, es gibt diese einfachen Lösungen nicht. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Wie gesagt, ich habe das nicht alles auf der Reihe. Ich habe in ein paar Sachen, die ich geschrieben habe, glaube ich, kann ich das gut machen und habe auch meine praktischen Erfahrungen damit. Aber als Einzelperson kannst du ja so... Ja, kannst du nichts machen. Was willst du da machen? Was willst du erreichen? Du kannst sagen, okay, so könnte es gehen und hast gute Erfahrungen damit gemacht. Mehr kannst du ja nicht sagen. Das bin ich erstmal durch. Ja, okay. Also du wolltest jetzt an diesem, an dieser Beschreibung, also dass diese Mobilisierung zu Blockupy halt so einen spektakulären Charakter hat angesetzt. Aber, also, oder ich weiß nicht genau, ob ich es halt so richtig verstanden habe, aber also du bist jetzt nicht direkt auf diesen spektakulären Charakter eingegangen, wenn ich es richtig verstanden habe. Also das wolltest du jetzt gar nicht erläutert wissen oder erklärt haben oder begründet haben. Sondern du hast dann die Frage aufgeworfen, ob diese Sichtweise, dass es eben keine soziale Bewegung eben zurzeit geben würde, nicht halt, sagen wir mal, ein bisschen verengt wäre, halt zum Beispiel auf Deutschland jetzt, und dass es darum gehen müsste, irgendwie diesen nationalen Bezugsrahmen aufzubrechen und möglicherweise jenseits dieser nationalen oder nationalistischen Ideologie irgendwelche Territorien oder so zu etablieren. Kann man das so grob zusammenfassen? Okay, also gewissermaßen bin ich jetzt vielleicht dann auch nicht unbedingt die Person, die unbedingt jetzt darauf eine Antwort halt präsentieren kann, aber da ich jetzt das Mikrofon eh schon in der Hand habe, würde ich halt einfach vielleicht sagen, dass es aus meiner Sicht so ein bisschen fragwürdig scheint. Also erstmal verstehe ich das Konzept nicht so ganz, was diese Territorien eben sein sollen, was die darstellen sollen, und dann scheint mir einigermaßen einleuchtend zu sein, und das ist mit vielleicht ein Grund, warum wir Robert jetzt hier auch eingeladen hatten, dass dieser Kampf um soziale Emanzipation halt erstmal an den konkreten Lebensumständen halt der Leute so ansetzt, und dass es, sag ich mal, schwierig vorzustellen ist und zu antizipieren ist, wie innerhalb jetzt dieses eben nationalstaatlich geordneten Rahmens mit eben bestimmten Bezugspunkten, halt die lokaler Natur sind oder eben kommunaler Natur sind, wie innerhalb dieser sich sozusagen so eine Gegengesellschaft halt bilden soll, wenn ich jetzt so richtig verstehe, und würde deshalb ja, also sagen, dass mir dieses Konzept so ziemlich fragwürdig oder ja, auf eine schlechte Art sozusagen so utopistisch halt erscheint, und also eigentlich, wenn man so will, man könnte es halt in einen guten Gegensatz zu dem bringen, was jetzt hier so in Richtung halt Bochumer Programm vorgestellt wurde. Deshalb könntest du prinzipiell darauf noch kurz auch eingehen. Die Frage war auch, ob man überhaupt diese Territorien braucht. Also das war auch Teil der Frage, so, ob es notwendig ist. Also sozusagen, ob man autonome Territorien braucht, die dann eigenen Gesetzen unterliegen. Also ich könnte es halt vielleicht jetzt noch da in Bezug darauf, dass wir ja hier auch gewissermaßen ein kleines autonomes Territorium machen, wenn man es jetzt sehr hoch hängen mag, dahingehend halt versuchen zu beantworten, dass ich denke, dass, und das wäre vielleicht auch noch eine Frage oder ein Diskussionspunkt, also dass es solche Orte eben braucht, an denen Leute halt zusammenkommen können und an denen halt irgendeine Kontinuität halt von der politischen Diskussion und von Ansätzen von Organisierung oder überhaupt erstmal von einem Zusammenhalt von Leuten hergestellt werden kann. Und ich glaube, also dass solche Orte halt wichtig sind, aber es scheint mir halt dann auch sehr fragwürdig zu sein, sie dann gewissermaßen so zu überhöhen zu so einem Ort, der halt außerhalb des Bestehenden halt agiert, weil also wir agieren halt hier halt mitten im Bestehenden, haben die ganzen Probleme, die halt das mit sich bringt, und mit denen müssen wir halt umgehen. Also es ist hier kein autonomer Ort, es ist halt der Versuch, mit den ganzen persönlichen und dann eben politisch auch oder ökonomischen und sozialen Problemen halt umzugehen, mit denen man sich ja konfrontiert sieht und nichts jenseits davon. Weiß nicht, aber die Frage kann man natürlich halt auch so, oder man kann es ja auch öffnen, und vielleicht kann auch jemand anderes hat sich dazu auch äußern. Das Bedürfnis. Ich hatte noch was vergessen. Kann ich noch mal ergänzen zu deinem Redebeitrag? Du hast diese Sache mit der Bürgerbeteiligung noch angesprochen und den Neoliberalismus. Ich bringe als Beispiel die Stadt Bochum. Die haben die Bürgerbeteiligung entdeckt und haben das Internet dafür genutzt und haben ihre Sparmaßnahmen alle aufgelistet und haben gesagt, wie denkt ihr darüber, und ihr dürft noch weitere Vorschläge zu Sparmaßnahmen machen. Das ist neoliberale Bürgerbeteiligung. So, das ist natürlich... ich muss mich davon jetzt aber nicht abgrenzen, sondern das ist klar, dass es darum nicht geht, sondern dass es um Einmischung in Entscheidungen geht, bei denen die sowas, auf sowas überhaupt nicht kommen, sowas zu machen. Und dass zum Beispiel solche Fragen, was sie verbessert haben wollen, da gar nicht angesprochen werden können. Sowas. Wie das also strukturiert ist, wie das eingebunden ist. Und was die Wasserversorgung, die du angesprochen hast, zum Beispiel der Widerstand gegen die Privatisierung, da habe ich überhaupt keinen Widerspruch. Und ich finde diese Kritik an der Privatisierung immer richtig. Was mich unterscheiden würde von Reformisten wäre, dass ich einen Schritt weiter gehe und sage, das kommunale Eigentum ist allein nicht die Lösung. Damit kannst du genauso eine Scheiße mitmachen, wenn wir nicht einen Schritt weiter gehen und auch da Formen von Selbstverwaltung, von Kontrolle einführen, um unsere Interessen durchsetzen zu können, zum Beispiel. Also es gibt, aber wie gesagt, man kann das aufblättern, diese Szenarien, und kann dann seine Agitation und seine Forderungen natürlich entsprechend ausrichten. Den Königsweg gibt es da nicht. Die Frage ist, ob man sich überhaupt dieser Kleinarbeit stellen will heute. Und ich sehe diese Kleinarbeit, der will sich eben niemand stellen, diese Auseinandersetzung zu führen. Sondern die Hoffnung geht dahin, einen großen Schlag zu machen und eine Revolution, und dann haben wir die Probleme auf der Reihe. Das ist von Teilen der radikalen Linken die große Illusion. Und man kann jetzt über die alte Arbeiterbewegung denken, wie man will. Die ist in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts kontinuierlich gewachsen. Und eine ganz wesentliche Form der Entwicklung dieser Bewegung waren eben auch diese Selbsthilfeorganisationen. Ne? Der Sozialstaat ist ja auch gegründet worden mit der Absicht, diese Selbsthilfeorganisationen zu zerschlagen, ihre Krankenkassen und so weiter. Das zu verstaatlichen, diese ganzen Geschichten. Das war das große Dilemma der Sozialistengesetze, dass die Sozialdemokraten, die marxistischen Sozialdemokraten in diesen Selbsthilfeorganisationen sozusagen ihr Propagandaumfeld hatten, wo sie ihre Ideen verbreiten konnten in diesen Auseinandersetzungen. Könnten wir noch mal sammeln? Wollen wir einfach wieder vier machen, weil das haben sich schon vier gemeldet? Ja, ja, ich weiß nicht. Kannst du auch mehr? Oder? Noch? Okay. Ich hatte dich mit der, also ja genau, und dann noch davor in der Reihe. Ja. Und euch beide hier vorne. Okay, machen wir es wieder umgedreht sozusagen. Fängst du einfach an, weil du... Ja. Ich? Ja. Ich habe eine kurze Frage zum Schlusssatz. Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber du hast sowas gesagt wie, es ist sehr wichtig, dass alle Lösungsansätze bereit sind, sich in Frage zu stellen und eine Diskussion über Polemik oder mit Polemik zu führen. Ist auch möglich. Ja, und mich hätte einfach interessiert, ob du zu dieser Idee der Polemik, ob du die noch ausführen könntest oder also okay. die Anwendung davon. Ja, ja, ja. Also ich bin, glaube ich, nicht gut mit dem Moderieren und Quotieren vor allem, aber ich hätte jetzt dich hinten oder euch beide hinten drangenommen, weil Maria schon was gesagt hat. Und ja, wir müssen das einfach so ein bisschen. Ich würde kurz interessieren, was du oder deine Meinung zu sowas wie das bedingungslose Grundeinkommen zum Beispiel als Projekt. Ja, bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, also ich hätte eine Anmerkung zu dem Vortrag. Und zwar hast du gesagt, dass Marx vom Kommunismus als praktischer Bewegung spricht. Also in der deutschen Theorie lautet es, für uns ist der Kommunismus die wirkliche Bewegung. Die wirkliche, ja, ja, okay. Im Sinne von wirkender Bewegung. Und Marx stellt meines Erachtens Theorie und Praxis nicht so schroff gegenüber, sondern es geht um eine Kritik des Idealismus, der ein Ideal an die Wirklichkeit heranträgt, was eben auch die Linke als utopisch charakterisiert, die das macht. Zum anderen fand ich problematisch, dass du gesagt hast, dass also die Theorie heute mangelhaft ist, weil die Lohnabhängigen sich nicht mehr in so großer materieller Armut befinden. So habe ich dich verstanden. Das trifft aber zum einen nur für die westlichen Industrieländer zu, und zum anderen ist das Elend der Proletarität immer relativ zu dem Stand der Produktivkräfte. Und in der Hinsicht ist das Elend meines Erachtens sogar größer als zur Zeit von Marx. Außerdem fand ich problematisch, dass du zwischen falscher und richtiger Personalisierung unterschieden hast. Meines Erachtens ist Personalisierung per se falsch, weil sie die Übertragung des Fetischcharakters der kapitalistischen Reichtumsform auf einzelne Personen oder bestimmte Personengruppen darstellt und damit die Funktion einer Sündenbock-Ideologie erfüllt. Und die schlimmste Form dieser Personalisierung stellt der Antisemitismus dar. Und Marx schreibt, soweit ich weiß, im Kapital auch nirgendwo von der Personalisierung, sondern er charakterisiert die ökonomischen Charaktermasken als Personifikation ökonomischer Kategorien. Und andererseits halte ich es aber für Unfug, wie die Wertkritik und auch in die neue Marx-Lektüre, das Kapitalverhältnis ist fast nämlich als anonyme oder subjektlose Herrschaft. Meines Erachtens ist das Kapitalverhältnis als Klassenverhältnis immer eine Herrschaft von Menschen über Menschen, aber sachlich vermittelt. Das heißt, es ist kein unmittelbar persönliches Herrschaftsverhältnis, weil keine persönliche Abhängigkeit des einzelnen Lohnabhängigen von einem bestimmten Einzelkapitalisten besteht, aber es besteht eine sachliche Abhängigkeit von der gesamten Kapitalistenklasse, nämlich die Lohnabhängigkeit. Und das ist also was anderes als eine richtige Personalisierung. Insofern, also Klassenkampf ist immer eine Auseinandersetzung zwischen Menschen, weil das Kapitalverhältnis eben immer sachlich vermittelte Herrschaft von Menschen über Menschen ist. Und nur vielleicht kurz, also weil es jetzt halt schon ziemlich viele und ziemlich große Punkte sozusagen sind, vielleicht einfach auch später noch vertagen, weil ich weiß nicht, wie du damit. Er kann gerne ein Gegenreferat halten, also ich habe da nichts gegen, ich sage dann da was zu. Ja, also ich würde es halt gerne so aufschreiben, weil es halt nochmal hier was gemeldet hat und dann ist es halt so ein großer... Ich kann nur noch warten. Nee, also... ja. Ich schreibe mir alles auf. Dann warten wir. Ja, okay. Weiter? Ja, okay, Max, selbst dann einfach. Okay, dann. Bin ich sicher, oder? Nochmal zu der Kleinarbeit. Das scheint mir eigentlich der Knackpunkt zu sein. Ist so ein? Ja, praktisch, von der praktischen Arbeit her. Ja. Genau. Und dann ist ja so die Frage, wieso. Also, die passiert nicht, da würde ich dir zustimmen. Und dann ist ja die Frage, wieso passiert die nicht? Und dann habe ich. Also Wissen muss man ja einmal sagen, so die Leute, die bereits Kommunisten sind, da würde ich jetzt mal die These aufstellen, das sind Leute, die sich in einem Spektrum bewegen, wo es das wahrscheinlich sozial relativ homogen ist, wo materielle Armut gar nicht allzu krass empfunden wird, weil die auf eine Art auch zum Lebensstil so ein bisschen gehört. Und dann ist die andere Frage, also dann bei... Und ich glaube, bei Leuten, die dann Kommunisten sind und selber an sich kein krasses Leid empfinden, an dem sich sozusagen dann praktischer Kampf entzünden würde, ich glaube, wenn die dann wiederum andere Leute sehen, die sich in anderen Lebensumständen befinden und die beispielsweise dann gegen Zeitarbeit demonstrieren oder ähnliches, glaube ich, das ist eine Art, und das würde ich sagen, ist auch ein Problem am Kommunisten-Dasein, dass man dieses man will doch eigentlich mehr immer schon im Hinterkopf hat. Also dass man sich an diesen konkreten, wo kann man gar nicht mehr vielleicht so eine Empörung oder eine Wut entwickeln, weil man irgendwie auch schon vielleicht weiß, woher das stammt und woher sich das ableitet und dass man ja eigentlich weiterzugehen hätte. Also das, was du meinst, man will doch mehr. Also dass man das immer schon im Hinterkopf hat und sich diese Empörung vielleicht gar nicht mehr auf so eine Art ausbilden kann. Das ist jetzt nur eine These. Und dann ist der nächste Punkt dann, und den hast du in meiner ersten Frage ein bisschen ausgespart, wieso sich dann nicht praktischer Widerstand entzündet bei Leuten, die nicht Kommunisten sind, an den Problemen, die ja faktisch existieren, obwohl sich die Details, diese konkreten Sachen, wo es ja, wo, wie du ja meinst, Mehrheiten gäbe für bestimmte Sachen, wie Rente mit 60 oder so. Und genau. Also von der Seite kommt nichts und von der Seite der Kommunisten kommt auch nichts, weil die sich in bestimmten Lebensverhältnissen befinden, die nicht zum praktischen Widerstand einreizen, wäre meine These. Und die andererseits immer schon dieses, sie wollen eigentlich mehr schon im Hinterkopf haben. Ich hatte noch eine Frage. Jetzt natürlich unheimlich viele Geschichten. Ne? Ich hätte jetzt einfach... Ich hätte jetzt auf jeden Fall erstmal einen Cut gemacht und jetzt kannst du... schauen, ob du darauf antworten kannst. Aber wir können ja auch prinzipiell natürlich jede Frage oder jeden Kommentar natürlich auch einfach halt an alle Leute so weitergeben. Das ist ja, du hast ja auch selbst betont, dass du halt hier nicht herkommst, um irgendwie die Antworten jetzt auf alles halt zu geben. Das heißt, wenn jemand jetzt zum Beispiel auf die aufgeworfenen Fragen dann wiederum eingehen mag, dann kann er oder sie sich halt daraufhin melden. Und sonst würde ich jetzt erstmal das sozusagen schließen und die nächste Runde dann halt machen. Kann ich da jetzt erstmal darauf antworten? Nein. Genau, du und dann hatte... Magst du dich noch gemeldet? Erstens jetzt zur Polemik. Hallo? Welche Polemik hast du aufgeworfen? Habe ich das richtig verstanden, wie die sein soll? Also Polemik ist für mich einfach eine Form der sachlichen Zuspitzung. Es geht nicht darum, eben Leute persönlich zu verunglimpfen oder sowas, sondern im Marx-Forum gab es eine Debatte darüber, und die endete so, dass von machtvoller Seite aus gesagt wird, hier darf keine Polemik rein. Der polemisiert ständig, ohne es zu wissen. Und ich finde auch, Polemik ist ein legitimes Mittel, um bestimmte sachliche Widersprüche hervorzuheben, deutlich zu machen. Für mich kein Problem. Ja? Aber man muss das richtige Maß finden. Das ist wie mit dem Salz in der Suppe. Ja. Bedingungsloses, was? Ja, ich kann, die Frage ist gestellt, ich kann was dazu sagen, wenn ich die nicht erschöpfend beantworte, tut es mir leid oder so. So ist es eben. Wir werden hier auch nicht mit lauter einer Meinung dann rausgehen. Bedingungsloses Grundeinkommen, da könnte ich jetzt natürlich eine Menge zu sagen zu der Frage. Das ist, damit hast du sozusagen ein Fass aufgemacht. Ich halte davon gar nichts. Verweise auch auf die Polemik, die von Translib geschrieben worden ist, die ich auch unterstütze. Und praktisch hat aus meiner Sicht haben die Leute, die für das bedingungslose Grundeinkommen gekämpft haben, das fand ich ziemlich fatal, haben die im Ansatz recht starke Bewegung gegen Hartz IV und so weiter, haben wesentlich zur Spaltung dieser Bewegung beigetragen, wie auf der anderen Seite MLPD auch. Ich halte für falsch daran, die ganzen Vorstellungen, was das emanzipatorisch bringen könnte, weil es eine reine Forderung auf den Geldbetrag ist, der dann fehlinterpretiert wird, das würde den Zwang zur Lohnarbeit aufheben. Es wird nicht gesehen, dass dieses Geld ganz und gar abhängig ist von der Kapitalakkumulation, dass also auf jeden Fall jede Menge Lohnarbeit gemacht werden muss, damit der Staat, damit diese Steuern aufgebracht werden und so weiter und so fort. Das ist aber ein Punkt für sich. Ich kann dir nur sagen, ich sage dir damit nur, wie ich dazu stehe. Ich gebe zu, das ist alles sehr diskussionswürdig und das kann man machen, aber das ist ein eigenes Thema. Kommunismus als wirkliche Bewegung, ich habe ja kein Zitat vorgelesen, ich habe eine bestimmte Interpretation von Marx jetzt gebracht. Sonst hätte ich, du hast natürlich richtig, und er hat auch gesagt, jeder Schritt wirklicher Bewegung ist wichtiger als 1000 Programme und so weiter. Meine, da kann ich dir also problemlos folgen. Und für mich gehört zu dieser kommunistischen Bewegung letztlich auch die Theorie dazu. Ich wollte aber einen Widerspruch aufmachen, der mir so erscheint erstmal heute. Es ist teilweise, wird es ja so gegenübergestellt. Es wird, so, es wird eben dann teilweise nur noch gesagt, wir müssen eine Praxis machen, die nur Theorie ist. Das heißt, wir machen Kritik und Negation von Ware, Geld und Kapital. Das ist unsere Praxis. Das halte ich für falsch. Und ich glaube auch, dass die Wirklichkeit anders ist. Und viele Widersprüche, das ist, geht jetzt schon in die letzte, viele Auseinandersetzungen, die haben ja überhaupt gar keine Öffentlichkeit. Das wird ja, das nehmen auch Linksradikale teilweise nicht wahr. Du musst dann schon spezielle Portale wie LaborNet oder so aufmerksam durchforsten und gucken, was in den verschiedensten Situationen an Auseinandersetzungen geführt wird. Ich kenne das überhaupt nicht, zum Beispiel, dass in Betrieben keine Auseinandersetzungen geführt werden, wie manche Leute das meinen. Da finden ständig Auseinandersetzungen statt. Welche Sprengkraft die entwickeln, wie das eskaliert, ob andere und so weiter, ist wieder eine ganz andere Frage. Aber dass da nichts wäre, sehe ich so überhaupt nicht. Da müsste ich jetzt aber wieder mit einer Statistik kommen über alle möglichen Auseinandersetzungen oder so und das anführen, wo diese realen Bewegungen auch da sind. Das mit der Personalisierung nochmal, das halte ich für falsch. Da habe ich eine andere Position. Ich habe versucht, die inhaltlich auch zu begründen, wieso das Kapital notwendig personalisiert sein muss, sowohl in der Warenproduktion. Kapitalgesellschaften können keine Verträge abschließen, sie müssen Personen finden. Und es gibt bei Marx auch Texte, wo von Personalisierung gesprochen wird. Zitate habe ich aber nicht da. Und falsch wird die Personalisierung, wenn eben das Kapitalverhältnis in dem Sinne personalisiert wird und das Wertverhältnis sozusagen ausgeblendet wird. Wenn also sozusagen die Personalisierung diese Bestimmung der ökonomischen Charaktermasken ersetzt. Ich habe Beispiele dafür gebracht. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Da bleibt eben dann Differenz zwischen uns. So. Warum entzündet sich... Ja, das war's, glaube ich, erstmal jetzt, was ich... Ich habe das nur angesprochen, dass das da ist. Wenn da keine Leute sind, die da die Auseinandersetzung führen oder so, dann passiert auch. Ich könnte jetzt Geschichten erzählen von zwei Betrieben, in denen ich dafür gesorgt habe, dass da ein Betriebsrat gewählt worden ist. Welche Auseinandersetzungen da passiert sind. Solche Sachen, die gibt es überall und ständig, kann ich dir nur sagen. Und die Frage ist, welche Bedeutung hat das für die Radikalen? Wie unterstützen sie das? Wie verhalten sie sich das dazu? Es gibt in Köln eine Internetseite von Leuten, wie heißt die noch? Also die machen, die unterstützen gerade in Betrieben, die nicht im Arbeitgeberverband sind, die Leute, die den Betriebsrat machen wollen, greifen alle diese Sachen auf, das wird von Wallraff auch unterstützt, skandalisieren das und so weiter und versuchen da Unterstützung für zu kriegen für die Leute, die dann massiv unter Druck kommen von Rechtsanwaltsbüros und so weiter, Naujoks und wie diese ganzen Gangster halten. Da gibt es jede Menge Auseinandersetzungen, jede Menge. Aber ich hatte ja gerade eine These, die Radikale darum nicht immer. Die nehme ich so zur Kenntnis, ja, weil ich ja, ich glaube, dass sie diese Kleinarbeit überhaupt gering schätzen. Und das ist zum Beispiel, das liegt auch daran, dass sie zum Beispiel, ich habe ja versucht zu begründen, was so eine Belegschaftsversammlung eigentlich ist, jenseits des Reformismus auch, was das für eine unglaubliche Errungenschaft ist. Und das wird ja so nicht gesehen. Da gibt es Differenz. Und solange der Mann das so sieht, hält man da auch nicht viel, ist das auch nicht so wichtig, sich da, das alles nur Reformismus und fertig. Max, ja. Wolltest du noch einschalten? Ja, ich wollte schon auch zu dir noch kurz was sagen. Also diese Gegenüberstellung, die du so skizziert hast, also ich würde die also hinterfragen und auch die Darstellung, die du gegeben hast von dem Dasein der Existenz der Kommunisten und dass sich da in deren Existenz oder so eben keine solche Fragen aufwerfen würden so wirklich, oder dass die ja eigentlich so relativ zufrieden sein oder so, während der andere sozusagen Grund hätten, unzufrieden zu sein oder so. Das habe ich verstanden. Und also eigentlich alle Kommunistinnen und Kommunisten, die ich kenne, sind eigentlich auch, also reden ja auch nicht nur die ganze Zeit über Theorien, sondern also auch über diese andere Seite, also die ja auch eine bestimmte, die zu ihnen dazugehört, also abgesehen davon, dass sie halt bestimmte Theorien oder politische sozusagen Anschauung haben, sind sie halt ja auch noch irgendwie ja, ökonomische Subjekte oder so und sind ja mit genau den gleichen Sachen auch konfrontiert. Also du hast ja gesagt, sind in einer anderen, in abgesicherteren sozialen Lage oder so, aber das würde ich halt auch. Nee, oder ich weiß nicht, wie du es genau gefasst hast. Also, ich meinte, dass es so zu dem Selbstbild dazugehört. Ja. Also das ist eigentlich so eine Art von ideologischer Vorstellung von dem eigenen Also genau, ich würde das halt auf jeden Fall sagen, dieses für andere die Revolution machen oder so, das oder sich dann wiederum wundern, warum die eigentlich betroffen das nicht machen oder so. Das sind natürlich, das sind alles so, so Vorstellungen, die ich nicht so gut finde. Also so, ich würde schon eher dann da ansetzen, aber vielleicht habe ich das auch komplett missverstanden oder so. Ich will jetzt auch. Nee, aber so fühl's mal aus. Hier, das sind Sachen, die mich assoziieren, sag ich, ich habe nur eine Assoziation, ich hatte als das gehört, was du gesagt hast, ohne dass du das vielleicht so gemeint hast. Ich denke halt schon, dass es darum gehen würde, also darum gehen müsste, dass sich halt Kommunisten auch mehr als sozusagen Lohnabhängige begreifen. Nicht als die Cheftheoretiker oder so, die halt, also ja, außer, also die halt in der Uni sind oder so, und die dann halt also ganz getrennt sind von denen, die halt eigentlich betroffen sind oder so. Und das würde ich aber sagen, ist halt auch ein ganz wesentliches Merkmal für ganz viel linksradikaler Theoriebildung, die ja auch deshalb und eben so stark auf dieser kategorialen Ebene immer auch bleiben kann, sozusagen. Okay, also vielleicht hast du als nächstes jetzt, du musst es sagen. Aber vielleicht kannst du einfach, wenn du magst, nochmal drauf eingehen. Und kann ich, würde ich nur kurz eine Minute nehmen? Ja. Also jetzt soll nicht auf mich warten, sondern... Nee. Also, du würdest dich gemeldet? Ja. Ich hätte auch. Dazu auch noch einen Gedanken. Also ich hatte dazu auch noch einen Gedanken. Ich weiß nicht, ob ich das kurz sagen soll. Ja, ach, ja. Also ich habe eben wieder über nachgedacht, warum auch das Problem ist, dass Probleme nicht wahrgenommen werden und woran es liegt. Und ich habe gedacht, so persönliche Probleme äußern sich halt sehr schnell über bestimmte Symptome, dachte ich, und die werden halt sehr schnell pathologisiert und dann halt also auf einer anderen Ebene behandelt, als jetzt, dass man sich kognitiv damit auseinandersetzt. Ich habe mich gefragt, ob es einfach auch eine Unfähigkeit gibt, also kognitive Züge zu erstellen zwischen so persönlichen Symptomen von Problemen und gesellschaftlichen Verhältnissen. Ich habe es nicht verstanden. Dass man halt nicht, also persönlich, also wie... Ob man jetzt persönlich betroffen ist von etwas, äußert sich ja nicht unbedingt sofort darin, dass man das reflektieren kann, sondern dass man vielleicht körperliche Probleme bekommt oder so. Und ich habe mich gefragt, ob es einfach eine Unfähigkeit gibt, diesen Bezug herzustellen. Okay. Jetzt. Vielleicht dann ihr drei erstmal? Ich mache jetzt noch mal kurz mich sammeln. Dann du? Ja. Du meintest vorhin, dass es Quatsch wäre oder dass es kritisiert, dass man die Lohnarbeit als solche, als linksradikale Praxis kritisiert, weil man dadurch niemanden erreichen würde. Ich frage mich, wie denn aus deiner linken Praxis heraus man Leute erreicht, die aus Lohnarbeit ausgegrenzt sind oder sich selber nicht in Lohnarbeit einfügen wollen, wie man die erreicht, ohne die Lohnarbeit an sich zu kritisieren. Das ist ein Missverständnis. Ich habe nicht dagegen gesprochen, die Lohnarbeit als solche zu kritisieren. Ich habe nur gesagt, dass diese allgemeine Kritik sich immer vermitteln muss mit den konkreten Umständen. Ich habe nicht grundsätzlich dagegen gesprochen. Ich habe dagegen gesprochen, sich darauf zu reduzieren. Das ist ein Missverständnis. glaube, das ist trotzdem nochmal ein Punkt, den man vielleicht nochmal aufgreifen sollte, dass natürlich irgendwie beides wichtig ist, so eine mögliche Bewegung, die da ist, die von Linken mitorganisiert sein sollte, so heißt aber trotzdem halt ein Selbstermächtigungskonzept eher darin zu denken, aber auch einfach ein Bruch mit der Notwendigkeit. Und ich finde das eben der wichtige Punkt zu verlegen, dass es halt irgendwie in diesem Prozess halt etwas geben muss, wo halt quasi die Menschen, die in diesen realen Konflikten einfach drinnen sind, halt quasi trotzdem erkennen, so von wegen, dass irgendwie in der Perspektive erwachsen muss, halt quasi mit der kompletten Notwendigkeit in diesem Konflikt eben zu brechen und dadurch halt quasi ein Stück weit halt quasi Bewusstseinsarbeit zu machen. Ich finde, da ist natürlich eine linke Perspektive total wichtig. Und also unsere Debatte ist ja die ganze Zeit irgendwie an ganz, ganz vielen Phänomenen so. Ich fände es jetzt eigentlich ganz schön, so auch mal ganz konkret zu werden. Es wurde ja oft irgendwie so diese Belegschaftsversammlung angesprochen. Und also genau an dem Punkt würde ich nochmal sagen, so von wegen, oder die Frage stellen vielmehr, denkst du wirklich, dass das halt quasi schon genau so eingerichtet ist, wie das halt quasi in einer kommunistischen Gesellschaft auch sein sollte? Also die Frage ist so von wegen, wer darf politisch artikulieren, wer darf partizipieren an diesen Diskussionen, ja? Also ich meine, ganz praktisches Beispiel, ich meine, das sind halt nicht die Prekären, das sind meistens halt Leute, die meistens also die gewisse Hegemonie in der Firma halt eh schon innehaben. Das heißt so von wegen, selbst diese Belegschaftsversammlungen sind ja nicht wirklich so irgendwie also strukturiert, dass wirklich da ein offener Raum für Diskussionen da ist, wie es halt quasi mit einem Unternehmen halt weitergeht. Wollen wir jetzt die Runde noch fertig machen? Also Katja hat sich noch gemeldet und Anna? Oder magst du erst darauf eingehen und dann? Ich könnte da gerne nochmal drauf eingehen. Also, ja, wie es halt so besser ist. Also ich habe überhaupt nicht davon gesprochen, dass die Belegschaftsversammlung so, wie sie ist, im Kommunismus auch funktionieren wird. Ich habe im Gegenteil versucht zu sagen, dass es sich um eine andere Belegschaftsversammlung handelt, die das höchste Entscheidungsgremium in so einem Unternehmen dann wäre, aus meiner Sicht. Ich habe das ja auch nur skizziert. Und die andere Frage ist, alle Fragen, die du jetzt angeschnitten hast, ist eine Frage, wie wir damit umgehen mit dieser Belegschaftsversammlung. Das ist keine Frage einer vorgegebenen Struktur. Die Struktur ist die Belegschaftsversammlung. Und da kann man unglaublich viel machen. Ich könnte da, wie gesagt, aber das bringt nichts, wenn ich hier Anekdötchen erzähle. Wenn du von vornherein, ich könnte dir jetzt Sachen vorlesen, wo Leute sagen im Internet, linksradikale Kritiker, im Blog, die argumentieren wie folgt. Wenn ich im Betrieb, das wendet sich gegen Meinungsfreiheit, die besteht im Betrieb nicht, das hat er theoretisch erkannt und sagt, wenn ich im Betrieb meine Meinung offen sage, dann würde ich rausfliegen. Okay? Der nächste Schritt ist, daher sage ich im Betrieb nur das, was auch ein Spiegelredakteur sagen würde. Ja, wenn wir das so machen, dann können wir gleich aufhören. Wenn jetzt im Internet ihm die Schranke gesetzt wird, eine Repression droht, dann wird er auch da nichts mehr sagen. Weil er sagt, ja, ich kann ja nichts mehr sagen. Ich kann ja nur noch das sagen, dann werden wir auch da nur noch hören, was ein Spielredakteur sagt. Das heißt, es muss schon Leute geben, die in so einer Situation auch ein bisschen mehr sagen als ein Spiegelredakteur. Ja, aber das ist dann teilweise nicht die Praxis. Das ist also eine Frage an jeden Einzelnen im Grunde genommen, da wo er ist. Gibt es da sowas wie ein Personalrat, Betriebsrat oder nicht? Mache ich da was in dieser Richtung? Wie verhalte ich mich, wenn da eine Belegschaftsversammlung da ist? Trete ich auf? Wie trete ich auf? Was sage ich da? Das sind dann alles Einzelfragen, aber die Möglichkeit ist da. Und wenn die Möglichkeit nicht da ist, hast du viel schlechtere Bedingungen für eine politische Arbeit, wenn du in so einem Betrieb bist. Und ja, gut, ich kann es nur so, ich will es auch jetzt nur so, sonst würde ich wirklich anfangen, stundenlang Anekdötchen zu erzählen. Das ist nämlich, wenn du da auftrittst, das ist wie eine Tat. Da geht dann teilweise gar nicht mehr darum, was du da sagst, sondern dass du überhaupt den Mut hast, gegenüber der Geschäftsleitung Widerspruch zu äußern. Plötzlich treten irgendwelche Kollegen auf, die vorher das Maul niemals aufgekriegt haben und schließen sich an und sagen was zu einem bestimmten Konflikt. Und die Diskussionen gehen weiter. Und nur in solchen Auseinandersetzungen überhaupt wird radikalere Kritik vermittelbar. Wer meint, das ginge alles nur über im Alltag über gesetzte theoretische Debatte abends oder so. So funktioniert das meiner Meinung nach nicht. Dann sind wir wieder bei der Frage der Vermittlung, die du auch oder irgendjemand eben hier angeschnitten hat. Peter hat sich noch. Ja, aber er, also du hast. Ja. Und Anna? Ich nehme auch mal das Mikro. Ich wollte noch zu dem Punkt, auch zu dieser Trennung und dass sich die radikale Linke auch als Unabhängige mehr sehen sollte. Wir haben also in deinem Vortrag war es ja jetzt, gab es jetzt halt so Beispiele auch aus, also wie halt dieses Belegschaftsbeispiel aus der aus so einem Betrieb. Und ich frage mich halt, ob das halt, oder es ist ja halt kein allgemeiner Ort. Also das ist ja halt auch ein Problem, was die Lohnabhängigen heute halt haben, dass sie halt ganz oft gar keinen Betrieb haben und auch eigentlich keine Belegschaftsversammlung. Ich vermute, dass hier im Raum auch noch nicht so viele Leute auf einer Belegschaftsversammlung waren. Und dass sich halt die Frage stellt, überhaupt auch wenn ich nach dem Ort, also wenn man denn jetzt dann halt denkt, okay, abstrakte Formeln bringen es nicht, aber und man lässt sich auf diese Kleinarbeit ein, also ich wüsste eigentlich nicht, wo man das gerade macht oder also das oder habe halt eher eigentlich das Gefühl von also das von so einer Trennung, also dass ich halt diese schon irgendwie weiß, ich bin unabhängig und habe auch ökonomische und also so Lebensalltagsprobleme und so, aber dass es eigentlich keinen Ort gibt, um mich da irgendwie mit jemandem auseinanderzusetzen. Das würde ich jetzt einfach mal so noch, also als Anmerkung, aber also, oder als Frage in die Runde. Und der Punkt, der damit zusammenhängt, wollte ich noch, du hattest es so angerissen, dass du halt mit dem Buchmann Programm dass es dir um andere Forderungen ging als die von der NAO und das also so konkretere, mit der auch halt ein größerer Teil der Unabhängigen was anfangen kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Und bezweifle ich das halt noch so ein bisschen oder sehe eigentlich nicht oder habe eigentlich eher das Bild, dass ich halt doch relativ wenig Leute irgendwie so für dafür interessieren, also wie, naja, oder ob das halt gerade allgemein ist, sonst würde es ja auch Ich muss mal nachdenken. Ich wollte auch noch was zur Belegschaftsversammlung sagen, aber bin ich sicher. Also deine Ausführungen in der Stadt, das ist irgendwas, die man auch mal sozusagen die Kritik, die ich daran bringen wollte, relativiert oder das entkräftet. Also ich war auch schon auf einer Belegschaftsversammlung und da stimmt mir dann sehr entgegen, was ich dann erst theoretisch nachträglich aufholen konnte, das zu fassen als halt gerade das Instrument des sozialen Friedens. Und du hast ja auch vorhin die Sozialistengesetze genannt und hast es auch ja skizziert als halt Instrumente, die halt gegen eine Selbst, also die aus der Notwendigkeit des Staates, der halt gesehen hat, dass ihm die Selbstorganisation der Kommunisten und der Sozialdemokratie, zumindest der radikalen Kommunisten, in der Sozialdemokratie zu gefährlich wurde und deswegen diese Sozialistengesetze sozusagen ein bisschen instrumentell gedacht erlassen hat, um halt den Staat trotzdem am Laufen zu halten und halt nicht zu gefährden, das halt, also die revolutionäre Situation zu entschärfen. Und Also deine Ausführungen erschienen mir da widersprüchlich, dass du einerseits sagst, ja, Reform da, das ist halt die Bedingung der Möglichkeit, halt auch radikale Kritik zu üben oder halt andere Organisations- oder eine Organisationsform zu haben, mit der man sich schon artikulieren kann und aufbauen kann. Aber das ist ja eine Sache, da natürlich in einer Gesellschaftsform nicht hinter zurückfallen zu wollen, wenn man die schon hat. Und das ist, du meinst ja, das sei halt qualitativ nicht mehr verbesserbar. Was ist nicht mehr verbesserbar? Das sei in der Qualität halt, sei das schon eine Organisationsform, die so beibehalten werden soll, so habe ich nicht verstanden. Danach ist ja auch so Gesetzgebung der EU, was irgendwie Naturschutzbedingungen oder so angeht. Nein. Ich habe von Maschinenrichtlinie, Druckgeräterichtlinie und so weiter gesprochen. Ja. Von ganz konkreten Sachen. Ich könnte es dir ja vorlesen. Ich habe es ja nur angesprochen, aber dann. Ja. Nee, ich wollte ja nur sagen, dass ich dir daran zustimme, dass man da natürlich nicht hinter zurückfallen sollte. Ja. Aber das ist ja nochmal unterschieden von der Sache, dass es da ja trotzdem einen objektiven Widerspruch gibt. Das ist einfach in der derzeitigen gesellschaftlichen Situation auch einfach ein Widerspruch ist, dass das einfach de facto Instrumente des sozialen Friedens sind, die halt gerade eine Radikalisierung von Kritik verhindern, wenngleich auch die Bedingungen der Möglichkeit sind, die zu äußern. Was aber ja, also ich weiß nicht, was deine Erfahrungen sind, ich bin wahrzugeben, da macht es nur auf einer Belegschaftsversammlung und mir schien das theoretisch schon mal sehr plausibel, wenn dann gesagt wurde, dass es nur ein Instrument sei, sozialen Frieden zu stiften. Um halt gerade die sozialen Widersprüche und Interessen zu kennen. Okay, wolltest du darauf eingehen oder einfach so stehen lassen? Nein, ich sag da gleich nochmal was. Okay, also, Peter hat sich schon länger gemeldet, dann Matthias und dann. Kann ich etwas, ne? Also, ich würde darum bitten, dass man die Betriebsversammlung nicht so überbelastet. Also ich war Betriebsrat, ich bin Arbeiter und ich habe viele Betriebsversammlungen erlebt. Warum soll die Betriebsversammlung was so Besonderes sein im Verhältnis zur sonstigen Gesellschaft? Was läuft denn sonst revolutionär und voran in der Gesellschaft und die Betriebsversammlung bleibt zurück? Die ist einfach nicht so. Das ist nur eine Struktur, die ist erkämpft. Und das finde ich auch in Ordnung. Und wenn eine Kritik geführt wird, dass da was nicht gemacht wird, irgendwann wird man da drin selber drin sitzen und dann könnte man sich vielleicht erinnern und sagen, da passiert hier nichts. Und das schaue ich mal auf den Tisch. Diese Frage stellen sich aber viele. Und mein Problem ist, es ist ein paar Mal gesagt worden in der Diskussion, um den Kleinkram will sich keiner kümmern. Ich will dazu mal sagen, was ich als Kleinkram sehe. Das ist das Existenzielle, was man selber hat, das ist der Kleinkram. Ich finde, so sehe ich das zumindest, ich finde, da wird oft gering geschätzt, weil dieser Kleinkram ist das Schwierigste, da hast du ganz konkret selber in deiner Situation mit zu tun. Das ist zum Beispiel, wenn man, was am Anfang geschrieben worden ist, mit diesem Konsum, wenn die Leute das selber organisieren. Und das hat jeder überall, wo man steht. Und ich denke nicht, wenn wir darüber reden, und das so letztendlich feststellen, wie das eigentlich laufen sollte, dann kann ich die Grundlage nicht sehen, wenn ich das im Kontext zur ganzen Gesellschaft sehe. Weil es gäbe ja viel, was man dieser Gesellschaft ändern könnte. Wird es geändert? Ach so, was mir noch wichtig fällt, auffiel, es ist ja nicht so, dass nur Linke oder Arbeiter oder sonst was irgendwas machen müssen. Das findet ja permanent in der Gesellschaft statt. Bloß die Seite der Linken und der Arbeiterklasse und so weiter, die ist im Hintertreffen. Das Kapital kommt gut voran, wenn man das anguckt, was es da für Gesetze gibt und vieles andere mehr. Gut, was wollte ich dazu sagen? Matthias? Also ich habe auch eine praktische Frage, weil ich ja selber berufstätig bin und gerade am Anfang vom Berufsleben mit so einem Problem konfrontiert werde, was so ein bisschen ein Trend ist, und zwar, dass man Arbeit und Freizeit immer mehr vermengt und dass es da keine, also in vielen Bereichen einfach so ein bisschen so getan wird, als würde dieser Unterschied gar nicht mehr bestehen. Und dass diese Erwartungshaltung sich, sage ich mal, in den Subjekten sozusagen schon eingeschrieben ist, dass man auch Arbeit als eine ganz persönliche, private Angelegenheit begreift und dass eben diese Trennung aufgehoben wird. Und ich wollte dich eigentlich nach deinen ganz praktischen Erfahrungen fragen, also wie du das siehst und ob du das auch als so einen Trend siehst, also in vielen Bereichen des Dienstleistungsbereichs. Und ja, qualifizierten Arbeit teilweise, hochqualifizierte Leute, ja. Ja, weil das ist, da fällt es ja manchmal auch ein bisschen schwer, auch wenn man jetzt Interessen artikulieren will, ja, also wie sollen die artikuliert werden, wenn da sozusagen in vielen Bereichen einfach von vornherein auch schon in den Bewerbungsgesprächen gesagt wird, naja, wir haben hier zwar 27 Stunden oder 30 Stunden Stellen, aber wir wissen ja alle, das sind 50 Stunden, da kannst du machen, was du willst, wir werden dir gar keine Überstunden mehr anordnen und die Leute nehmen das flächendeckend hin und es ist sozusagen schon zum Regelfall geworden. Wenn jemand sagt, ich arbeite 30 Stunden, dann weiß man sozusagen schon, okay, es sind 50, das ist sozusagen zum Regelfall geworden. Und ich frage mich ja ganz praktisch, was für Hebel sozusagen dagegen existieren, wenn sozusagen schon so eine komplett verbreitete informelle Übereinstimmung in dem Fall existiert zwischen den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern, die das einfach so hinnehmen. Dann hast du keine Chance. Wenn die das hinnehmen, hast du keine Chance. Wie willst du was anderes? Den kannst du jetzt, den kannst du weder mit reformistischen noch mit revolutionären Sprüchen kommen. Wenn das so ist, dass sie das akzeptieren, wenn irgendwelche, also wir haben ja wirklich, wenn man sich das mal anschaut, eine sehr dramatische Veränderung in den sozialen, ökonomischen Verhältnissen über die letzten Jahrzehnte. Und der Prozess ist immer noch nicht, der ist nicht am Ende, die Dynamik geht immer weiter. Also das heißt, es werden auch immer mehr auf der einen Seite Sachen geschliffen und auf der anderen Seite solche neuen Arbeitsverhältnisse geschaffen. Und wenn du da drin steckst, also ich habe zum Beispiel Überstunden, ich habe die individuell und konnte die teilweise, ich habe das durchgehalten, weitgehend verweigert, was andere nicht gemacht haben. Das hat durchaus Konsequenzen gehabt. Teilweise mit Verachtung von Kollegen, aber nachher auch mit großem Respekt in anderem Zusammenhang. Das kann auch kippen, sowas. Das ist deine Entscheidung, wie du dich dazu verhältst. Ich kann dir wir haben überhaupt keine Patentrezepte. Wir haben eine ganz bestimmte Situation, das ist unsere Ausgangssituation. Die Masse der Lohnabhängigen ist weder kommunistisch noch revolutionär noch sonst was. Das ist ein Ergebnis einer bestimmten Geschichte, das ist unsere Ausgangssituation. Und die Frage ist, wie die Minderheit, die sich als radikal verstehen, grundsätzlich den Kapitalismus kritisieren, was die in so einer Situation machen. Du kannst die Entscheidung fällen, ich mache nur revolutionäre Theorie, ich ziehe eine ganz radikale Kritik durch, der Laden gehört insgesamt abgeschafft oder nicht. Alles andere führt sowieso nur dazu, haben wir erlebt, Reformismus, Integration, Feierabend, mache ich nicht. Kannst du machen. Das kannst du bis zum jüngsten Tag machen. Daraus entsteht keine Bewegung. Das ist eine absurde Vorstellung. Eine Kritik, eine radikale Kritik, die sich praktisch nicht vermitteln kann. Und damit spreche ich nicht gegen die Bitte. Ich schreie seit 1970 Hauptseite Theorie oder so. Und ich mache sehr viel auf diesem Gebiet. Damit spreche ich überhaupt nicht gegen die Theorie. Aber ich sage, diese Theorie kann eine bestimmte Praxis nicht ersetzen. Und was ist die Ausgangssituation? Und du kannst das so sehen. Du sagst, was soll ich dagegen sagen? Du sagst, das ist immer nur Reformismus, Reformismus, Reformismus. Ich sehe, es werden immer mehr Betriebe verlassen den Status Arbeitgeberverband, Tarifeingebundenheit. Immer mehr Lohnabhängige sind in einem Status, wo sie wirklich schutz- und rechtlos sind. Ich erlebe aber auch, dass bestimmte Reformen zum Beispiel Widersprüche in Gang setzen. Ein Teil der Linken hat massiv für 10 Euro Mindestlohn agitiert und gemacht. Es ist eine Bewegung aufgekommen, es ist Bewegung reingekommen, die Sozialdemokratie hat es aufgegriffen, sie hat einen von 8,50 Euro mit vielen Ausnahmen und Pipapo eine unheimliche Schummelmogung gemacht. Und trotzdem wird diese Reform zum Ausgangspunkt, dass Leute in den Betrieben sagen, ich will das jetzt aber haben. Und die scheiß Subunternehmer und Kapitalisten versuchen, das zu unterlaufen. Ich könnte da wieder, mein Sohn ist in so einer Situation, ich könnte das genau erzählen. Die überlegen sich jetzt, einen Betriebsrat zu machen. Erste Mal, dass so ein Gedanke überhaupt aufkommt. Da gibt es Zoff und Auseinandersetzung. Und naja, da gibt es Leute, die meine trotzigen Kommentare plötzlich lesen. Ja. Maria? Da bin ich jetzt. Oder? Ja, oder? Ja. Ich überhaupt? Oder? Ja, das ist jetzt auch weniger als Frage an. Ach nee, ich muss dich auch noch einschalten. Es ist weniger als eine Frage an dich formuliert, eher also an alle. Also so, dass man sich, und da hast du ja wirklich eine, also da finde ich deine Kritik auch richtig dran, dass man sich nicht so prinzipiell den Sachen nähert, sondern und dann alles die kommunistische Messlatte anlegt. Also inwiefern das jetzt schon das Höchste ist, was man erreichen kann, sondern halt wirklich einfach eine materielle Besserung der konkreten Lebenslage ist, die möglicherweise, aber darum geht es ja dann eben auch nicht auf, eine Chance bietet für mehr. Genau, aber erstmal auch eine konkrete Verbesserung der eigenen Lebenslage und ist in demzufolge nicht wegzuwischen. Das ist, ja, das sollte man dem gegenüber ja auf jeden Fall geltend machen und das sich aber, glaube ich, wie fange ich das jetzt mal an? Ist Max hier irgendwo übrigens? Ja, alles. Okay. also klar geht es eben nicht darum, für andere eine Revolution zu machen und sich also auch nicht nur an andere Leute praktische Kämpfe zu heften, sondern eben auch, eben weil man ja auch Teil dieser Gesellschaft ist und in Zukunft, wenn man es nicht schon wird, ausgebeutet werden wird und so weiter, das ist natürlich, also... dass es eben auch darum geht, die eigenen Kämpfe zu führen. Und dann ist natürlich jetzt die Frage, wieso halt in so vielen linksradikalen Zusammenhängen oder kommunistischen Zusammenhängen diese Zusammenhänge kein Ort dafür sind, eine reformistische Praxis oder eine Reformpraxis kein Teil davon bildet halt. Und wir sind zwar irgendwie entweder Lohnabhängige und schon auf dem Weg dahin, aber offensichtlich entwickeln sich daraus keine praktischen Forderungen. Und das zeichnet sich ja auch in der Diskussion so ein bisschen ab, die wir jetzt hier haben. Also uns fallen alle, also ich glaube, das macht auch die Diskussion so ein bisschen schwierig. Hier fällt übelst wenigen Leuten tatsächlich auch offensichtlich was ein, was als reformistische Praxis irgendwie Sinn machen würde fürs eigene Leben. Und ich würde schon sagen, wir als Kommunisten sind jetzt nicht irgendwie glückliche Menschen oder so. Ich habe den Eindruck, in meinem Umfeld geht es ziemlich vielen Leuten ziemlich schlecht. Aber ich glaube, das ist ein relativ diffuses sich schlecht fühlen, was vielleicht auch mit dem zu tun hat, was du vorhin gesagt hast. Also das sind Leute sind depressiv, die fühlen sich überflüssig, die haben nicht die Zukunftsperspektive, dass man sich irgendwo sinnvoll realisieren kann in dieser Welt. Also ich glaube schon, dass das ein Aspekt ist, der auf ziemlich vielen Leuten lastet, die zusammen mit mir studieren, was dann dazu kommt, wenn die tatsächlich dann Lohnabhängige sind irgendwann, also in dem Umfeld bewege ich mich gerade nicht, dann kommen bestimmt noch mal andere Sachen dazu. Aber ich glaube nicht, dass man dann automatisch auch vielleicht links zu sein. Okay, aber das ist dann vielleicht noch eine andere Frage. Genau, und also ich glaube, das ist einfach das, ist, was die Diskussion so schwierig macht, dass wir uns in Zusammenhängen bewegen, wo keinem so richtig was einfällt, was irgendwie als reformistische Praxis Sinn machen würde. Ich glaube übrigens, in einem feministischen Zusammenhang ist es anders. Also da fallen Leuten sehr wohl Sachen ein, die Sinn machen, wie Pille danach oder den Kampf gegen Abtreibungsparagrafen oder so. Also die Frage, also wie gesagt, um es nochmal zu betonen, es geht nicht um eine Trennung von wir und sie. Ich glaube, den Kommunisten geht es auch nicht gut und die Frage, die dann aber im Raum steht, ist, wieso entwickeln die halt keine konkreten Forderungen? Und da, das ist jetzt für mich eine offene Frage, aber die würde ich jetzt mal so in den Raum stellen. Machst du einfach weiter und dann hattest du dich noch gemeldet? Oder wir können vielleicht auch mal, also ihr könnt auf jeden Fall noch was sagen, aber vielleicht mal kurz so ein Stimmungsbild vielleicht. Also ich persönlich bin ziemlich hungrig und würde gerne irgendwann das Essen gehen, aber es könnte auch jemand das hier einfach übernehmen. Aber wie lange? Ich kann nur noch weiter. Ja, man sollte bald mal zum Schluss kommen. Na, okay, wann? Oder wer würde denn jetzt gerne noch was sagen? Also Tanja noch? Ich würde gerne. Vielleicht, sonst können wir auch einfach sagen, ihr drei noch und dann sagen wir einfach, diskutieren wir halt gleich noch, vielleicht so bei einem Bier oder so weiter. Ich habe meinen Zoom vergessen. Ich mache es schon. Ich bin nur zu laut gewesen. Ich habe immer gesagt, dass ich sowieso zu laut bin. Also ich glaube, wir können alle kommen. Ich glaube, dass viele Fragen hier um ein Thema sozusagen kreisen. Oder, also viele haben sich darauf bezogen, warum jetzt diese Verhältnisse, in denen wir hier leben, Westeuropa oder in diesem ersten Welt, erste Welt oder so, die Länder der ersten Welt. Es stellt sich die Frage die ganze Zeit, warum dieser Widerstand nicht auftaucht, warum nichts passiert, warum die Leute da nicht aufstehen, bei Betrieben machen oder irgendwie sich engagieren gegen diese Verhältnisse. Oder zum Beispiel in diesem Selbstständigkeitsbereich heutzutage ist es fast unmöglich geworden, dass jeder sich, weil jeder hat sich selbstständig gemacht und macht mehr und mehr und Projekte und Arbeit und nimmt immer mehr Arbeit auf und hat keine Freizeit sozusagen. Das ist jetzt alles so gemischt. Und ich glaube, dass das Problem eigentlich daran liegt, dass, also wenn man sich die Geschichte anguckt, dass die Leute immer durch diese Verelendung, also durch Elend und durch diese Armut, die waren immer in diesen schlechten Verhältnissen und konnten das nicht begreifen, warum sie und wie sie aufstehen sollten und wie sie dann eine Revolution oder irgendwelche Umwälzung produzieren sollten. Und dieses Elend war das Einzige, was sie dann daran getrieben hat, das zu machen. Weil sie immer mehr arbeiten mussten und immer weniger hatten, sozusagen. Und ich glaube, das Problem eher mit westlichen Gesellschaften, also mit Westeuropa, ich komme selber aus Osteuropa, wo es auch nicht so schlimm ist, aber schon ein bisschen anders. Und ich glaube, dass die westlichen Verhältnisse, oder, dass die Leute da einfach dieses Elend nicht mehr haben. Es gibt keine Armut in dem Sinne, wenn man von Armut, also man kann sagen, es gibt Ärmere und so weiter, aber es gibt keine Armut für Hunger und so weiter. Und ich glaube, dass dadurch, dass sie quasi ja, genug haben zu leben und diese Konsumgesellschaft und dass sie mehr konsumieren können, dass sie sich dazu sozusagen paralysieren in dem Sinne. Und ich glaube, das Problem dann würde liegen, in der Theorie, dass den Leuten zu erklären oder dass die Leute verstehen können, wo das Problem liegt. Wieso haben sie, wo gibt es denn die Leute, die weniger haben? Dort wäre eigentlich Aufstand realistischer zu erwarten als hier, weil da wirklich Probleme, existenzielle Probleme auftauchen. Die Leute, die haben kein Geld zum Essen und so weiter. Und ich glaube, dass die Arbeiter hier überhaupt nicht verstehen, dass sie hier mehr oder weniger gut leben, weil es irgendwo anders schlecht geht, dass diese Zusammenhänge überhaupt nicht transparent sind und es dafür, es gibt keinen Widerstand, wir sind mehr oder weniger gelähmt, zufrieden, paralysiert, es gibt mehr oder weniger Probleme, natürlich ist es jetzt nicht alles hier super schön, aber das Problem ist, die Leute verstehen nicht das Kapitalverhältnis irgendwie, ja, irgendwo anders Elend schafft, damit es hier besser ist. Und deswegen würde ich sagen, ja, ich erwarte das nicht, dass hier Revolution oder irgendwelche krasse Umwälzung passiert überhaupt. Ich würde nur darauf plädieren, dass man hier Theorie ausübt in dem Sinne, dass das deutlich und transparent wird, wie Kapitalverhältnisse existiert und was eigentlich auf der Weltebene passiert. Und wenn man das nicht, glaube ich, im Blick hat, dann kann man auch nichts machen. Man ist zufrieden, man hat zwei Projekte, man macht das ein bisschen mehr, dann hat man Geld. Ich lebe jetzt mit Medizin zusammen, mit Mediziner zusammen. Und die arbeiten, weiß ich nicht, 60 Stunden pro Woche. Und die sind alle zufrieden, weil sie genug Geld haben. Sie fühlen sich gar nicht ausgebeutet. Bei denen gibt es überhaupt kein Selbstbewusstsein, das irgendwie da Betrieb zu organisieren und dagegen zu kämpfen. Es gibt da gar nichts. Und ich glaube eben, weil die zufrieden sind mit dem Geld und Konsum und was sie dann leisten können und so weiter. Und ja, ich glaube, das wäre vielleicht mit Kapitalverhältnis. In dem Sinne, ich hatte auch vorher eine Frage mit Personalisierung und so, da bin ich mir nicht sicher. Ich würde eher sagen, dass man da, ja, wenn Theorie, also richtige Aufgabe der Theorie wäre, zum Beispiel das zu transparent zu machen, wie Kapitalverhältnis existiert, dann würden die Leute auch, glaube ich, verstehen, was, in welcher Lage sie leben und ja, wo die richtigen Ursachen sozusagen mit dem Problem stehen. Ich weiß nicht, vielleicht. Ja, ich habe nichts dagegen. Also, ich spreche ja nicht gegen die Theorie. Ja. Dann, oder Jerome, hattest du dich eigentlich auch gemeldet? Ja. Ah, okay. Also, dann ihr beide. Vielleicht. Ja, also ich glaube, mein Praktisch sind ja, glaube ich, gar nicht so weit auseinander. Also ich weiß nicht, ob das vor allem falsch rübergekommen ist, dass ich jetzt quasi grundsätzlich alles, was eine Betriebsversammlung oder Betriebsrat oder sowas in Frage stellt. Nein, ich glaube, also das, was ich meinte, ist halt, dass ein linkes Projekt eigentlich sein müsste, wieder ein kritisches Verhältnis zu betrieblichen Organisierungen halt herzustellen. Das heißt halt, ein kritisches Verhältnis nicht in dem Sinne, dass man sie ablehnt, sondern halt konsequent sich damit auseinandersetzt und halt irgendwie Verbesserungen eben an dieser Stelle eben reinbringt. Ich finde, also ich habe die Beispiele so ein bisschen von Amazon einfach, wo ja natürlich die Unterstützungsarbeit auch irgendwie gemacht wird. Und ich meine, da ist einfach immer wieder der Punkt so von wegen, dass natürlich da eine krasse Auseinandersetzung einfach stattfinden muss mit dem, was da eben die alltägliche Praxis ist. Und ich finde, das muss eine Linke leisten, oder da sind wir total beieinander, glaube ich, also an diesem Punkt halt, was unsere Praxis angeht. Aber ich finde so von wegen, das geht halt irgendwie darüber hinaus, weil diese Strukturen halt gerade mit so einer krassen Prekarisierung unserer ganzen Lebenswelt eigentlich halt kaum noch Antworten haben. Nicht an den Punkten so. Und ich finde, da gibt es irgendwie andere Ansätze. In Italien zum Beispiel, Sozialstreik, wo halt wirklich irgendwie Studierende, prekäre, Lohnarbeitende, Leute mit Migrationshintergrund zusammen irgendwie auf die Straßen gegangen sind. Und ich finde, das ist halt ein ganz anderer Punkt der Vernetzung, ein ganz anderer Zugang zur Lohnarbeit. Heißt so von denen, sie setzen sich alle in Verhältnis zur Arbeit. Und es geht nicht mehr darum, halt tatsächlich im Betrieb halt nur noch das zu machen und genau da zu organisieren. So. Sondern ich glaube, das sollte das Projekt halt quasi einen theoretischen, kritischen Zugang halt quasi zu diesen Strukturen im Betrieb sein. So. Und über diese Auseinandersetzung ist es unglaublich wichtig, dass halt Leute, die hier sind, natürlich genau diese Arbeit gehen und sich damit auseinandersetzen. Aber ich glaube, auf der anderen Seite kann es halt nur funktionieren, wenn halt eben also diese Plattform auch da ist, also die Möglichkeit da ist, dass die Leute sich auch einbringen. Und ich glaube, das geht halt teilweise nicht in dem engen Rahmen von Betriebsverfassungsgesetz und wie auch immer. Ja, ich wollte kurz eine Antwort machen zu der Formulierung, dann kriegen wir die Massen nicht. Also bei der spaltet sich mir die Nackenhaare. Also, weil dahinter so ein, ja, für mich so ein propagandistisches Verständnis enthalten ist, dass darum ging, irgendwie mit dem richtigen Köder dann die Massen zu bekommen. Also ich denke nicht, dass das nicht dein Verständnis ist, aber trotzdem finde ich, ja, sind solche Formulierungen total vergiftet, finde ich. Und ja, das wollte ich sagen. Und dann noch zu Tanjas Beitrag, dass ich nicht glaube, dass in Deutschland es keine nennenswerte soziale Widerstandsbewegung gibt, weil es den Leuten zu gut ging. Das glaube ich überhaupt nicht. Also das Elend in seinen vielfältigen Formen, das wird sehr wohl von den Menschen so wahrgenommen und in irgendeiner Weise ein diffuses Unbehagen, denke ich, ist extrem weit verbreitet. Weshalb ich auch denke, dass daher so eine weitgehende Unterstützung beispielsweise der Occupy-Bewegung, also dass das halt wirklich, wie du gefragt hast, so prinzipiell alle Leute irgendwie Probleme mit Managern haben zum Beispiel. Also dass ich in so einem diffusen Unmut oder in solchen Äußerungen da schon zeigt, dass alle irgendwie denken, ja, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, und dass ich es da zum Beispiel wichtig fände, sich zu überlegen, inwieweit beispielsweise so jetzt diese Hartz-IV-Reform und das Jobcenter, inwieweit das nicht eine extrem wichtige Institution ist zur sozialen Befriedung. Nämlich, indem es wirklich die Leute so zu passiv Abhängigen, die froh sind, wenn ihnen das Jobcenter nicht zu viel Stress macht, und sie einigermaßen durchführt, dann wieder das nicht extrem dazu beiträgt, einmal zu denen, die dann drin hängen und bei denen und alle ahnen so zumindest, dass es ihnen irgendwie auch blühen könnte. Und also wie weit es sich da extrem dazu beiträgt, dass hier so viel so still ist und so erstarrt ist, aber auch zu dem Punkt mit dem, dass die Leute Geld kriegen und zufrieden sind. Ich habe sehr viele Leute kennengelernt, die sehr viel Geld verdienen, aber mir darüber klagen, dass sie gar keine Zeit haben, das scheiß Geld auszugeben. Das ist, also selbst unter den Gutverdienenden wird das als ein Problem wahrgenommen. Oder dass selbst topqualifizierte Leute im Anwaltsbereich sagen, dass in ihrer Arbeit viel zu spezialisiert ist, viel zu langweilig, dass man das halt wirklich austauschen könnte, was die machen, weil sie so extrem spezialisiert darin sind, dass ja, das ist eigentlich immer die Wiederholung der immer selben Textbausteine, wie es im Anwaltsbereich zum Beispiel ist. Also dass halt auch selbst in diesen hochqualifizierten Berufen es zumindest eben eine Wahrnehmung davon gibt, was das eben heißt, in einer arbeitsteiligen Gesellschaft zu leben. Wollen wir es einfach so stehen lassen und dann uns in der Diskussion aufeinander stürzen im Zweifelsfall?